Die Zeitung Rodong Shimun brachte am 1. Mai zum 126. internationalen Feiertag der Werktätigen der ganzen Welt 1. Mai einen Leitartikel unter dem Titel Unter der Führung der Partei sollen die Werktätigen von Südkorea ihren heroischen Geist vor aller Welt demonstrieren. Darin hieß es, die Werktätigen von Südkorea haben unter der klugen Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il für Partei und Führer, Vaterland und Revolution große Heldentaten vollbracht. Unsere Werktätigen, die den Genossen Kim Jong-un an der Spitze der Partei und der Revolution hoch verehren, seien heute voller Zuversicht auf den endgültigen Sieg und führen ein sinn- und ehrenvolles Leben. Alle sollen unter der Leitung der würdevollen und mächtigen Partei der Arbeit Koreas den heroischen Geist der großartigen Koreaner demonstrieren und für den endgültigen Sieg beim Aufbau eines starken und gedeihenden Staates energisch kämpfen.